den Begriff Anahatanada treffen wir im Hinduismus und gleichfalls in der Lehre der Sikhs. Der Sikhismus wurde von Guru Nanak begründet. Dieser Lehrer wurde 1469 im Punjab geboren, heute die Grenzregion zwischen Nordindien und Pakistan. In der Heiligen Schrift des Sikhismus, im Guru Granth Sahib, wird das Göttliche in Form einer ewigen Stimme verkörpert, als Anahata Sabda. Anahata wird im Sikhismus als beschreibende Form des Göttlichen, als Lichtgestalt verwendet. Jyoti Sarupa Anahata. Gott ist Ursprung, aber auch das Endlose, Reine und Originäre. Anahata Sabda ist nicht physisch wahrnehmbarer Klang und erst erfahrbar, wenn man das Sündige in sich selbst ausgelöscht hat und den befreiten Zustand erreicht hat, Mukta. Die Sikh-Brüder Singh Bandhu präsentieren uns im Folgenden den Raga Kalavati. Kalavati ist ein Mitternachtsraga mit einer pentatonischen Skala, also ein Fünftonraga. Die Fünftonragas sind die einfachste Form von Ragaskalen in der indischen Klassik. Raga Kalavati besteht in der auf- und absteigenden Skala aus der ersten Stufe Sa als Grundton, im weiteren aus der dritten Stufe Ga und der fünften bis siebten Stufe Pa, Da und Ni. Die siebte Stufe Ni ist abgeschwächt und wird als Komal gespielt. Die nun folgenden Gesangsinterpreten von Raga Kalavati treten als Singh Bandhu auf. Es sind die Gebrüder Tejpal Singh und Surinder Singh. Den Feinschliff im modernen Khayal-Gesang erhielten Tejpal und Surinder von Ustad Amir Khan, dem Begründer der Indo-Gharana. Amir Khan hörten wir zu Beginn unserer Sendung. Die Emotionalität von Singh Bandhu erinnert bisweilen an den Sufismus, der spirituellen Form des Islam. Sat sur raag, In unserer zweiteiligen Sendung Nada, das Konzept des Klangs, stellen wir zwei grundlegende Formen des Klangs vor. Der äußere Klang, Hatha-Nada, wird mit Musikinstrumenten oder der menschlichen Stimme erzeugt und durch unsere Sinneswahrnehmungen im weltlichen Leben empfunden. In der Zuwendung zu unserer inneren Welt, die maßgeblich von der Lebensenergie Kundalini bestimmt ist, können wir durch Yoga, das heißt durch Meditationstechniken, den inneren Klang hörbar und auch physisch erfahrbar machen. Von den 7 Energiezentren, den Chakren, ist das Anahata-Chakra in der Herzregion angesiedelt auf einer mittleren Energiestufe und die Ebene, auf der wir den inneren Klang in bis zu 10 unterschiedlichen Ausprägungen erfahren können. Auf der höchsten Meditationsstufe ist es das Ziel, zum ungehörten Klang zu kommen. Damit kann Samadhi erfahren werden, ein Bewusstseinszustand einer völligen Präsenz im Jetzt, in dem wir nur noch sind und keine Diversität mehr erfahren wird. Man ist ohne jegliche Illusion von sich selbst oder über die Welt. Es sei hier betont, dass sich dieses Konzept vom Klang nicht von einer hinduistischen Lehre ableitet, sondern aus einem indischen Verständnis über die Natur des Menschen aus der indischen Philosophie, der Vedanta. Mit dem philosophischen Konzept der Gunas, aus denen sich die Urmaterie zusammensetzt, werden wir uns in einer späteren Sendung befassen. Ein Instrumentalist präsentiert uns zum Abschluss der Sendung den Raga Marva, wieder im Stile der Indogarana. Der Interpretationsstil ist also nicht auf Vokalisten beschränkt, wie bisher gehört. Munir Khan ist ein Sarangi-Spieler. Er wurde von Amir Khan ausgebildet, dem Begründer der Indogarana. Die Sarangi ist ein Bogeninstrument und wird ähnlich wie eine Violine gespielt. Die Saiten laufen über ein Griffbrett aus Holz. Sie werden nicht durch Drücken wie bei einer Gitarre, sondern durch den Nagelrücken abgegriffen. Es ist eine sehr schwierige Fingertechnik, die nur von wenigen Sarangi-Meistern in Perfektion beherrscht wird. Wie auch das Stimmen der 40 Saiten eine Kunst für sich ist. Sie beherrscht Munir Khan, wie uns am Beispiel des Sechstonragas Marva zeigt. Raga Marva wird zum Sonnenuntergang gespielt. Thank you.

Sie hörten die Sendung AMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.